Erster David sagte, hier soll das Haus von Gott sein. Hier ist der Altar für Israel. Zweiter David befahl den Ausländern in Israel zu kommen. Er suchte Steinhauer für den Bau des Tempels. Dritter David kaufte viel Eisen für Nägel und Klammern. Er kaufte auch sehr viel Bronze. Vierter er besorgte viele Balken aus Zedernholz. Die Leute aus Sidon und Tyrus brachten das Holz. Fünfter David dachte, mein Sohn Salomo ist noch jung. Der Tempel für Gott muss aber sehr groß sein. Alle Länder sollen ihn bewundern. Deshalb sammelte David viel Material vor seinem Tod. Sechster dann rief er seinen Sohn Salomo. Er gab ihm den Auftrag für den Tempel. Siebter David sagte zu Salomo, mein Sohn, ich wollte den Tempel selbst bauen. Achter aber Gott sprach zu mir. Er sagte, du hast viel Blut vergossen. Du hast große Kriege geführt. Darum darfst du mein Haus nicht bauen. Neunter aber du wirst einen Sohn bekommen. Er wird ein Mann der Ruhe sein. Ich gebe ihm Frieden vor seinen Feinden. Er wird Salomo heißen. Israel wird in seiner Zeit Frieden haben. Zehnter er wird den Tempel für mich bauen. Er wird mein Sohn sein. Ich werde sein Vater sein. Sein Thron wird für immer in Israel bleiben. Elfter nun, mein Sohn, Gott wird mit dir sein. Du wirst Erfolg haben. Du wirst den Tempel bauen, wie Gott es versprach. Zwölfter Gott wird dir Klugheit und Verstand geben. Er macht dich zum König über Israel. Du wirst die Gesetze von Gott halten. Dreizehnter dann wirst du Erfolg haben. Du musst die Regeln von Gott genau beachten. Sei mutig und stark. Hab keine Angst. Vierzehnter ich habe hart gearbeitet. Ich habe viel Gold und Silber gesammelt. Es gibt auch sehr viel Bronze und Eisen. Ich habe Holz und Steine bereitgelegt. Du wirst noch mehr dazu tun. Fünfzehnter du hast viele Arbeiter. Es gibt Steinhauer, Maurer und Zimmerleute. Viele Fachleute sind bereit für die Arbeit. Sechzehnter es gibt unendlich viel Gold, Silber, Bronze und Eisen. Fang jetzt an zu arbeiten. Gott wird mit dir sein. Siebzehnter David befahl allen Anführern von Israel. Sie sollten seinem Sohn Salomo helfen. Achtzehnter er sagte, Gott war mit euch. Er gab euch Ruhe vor den Feinden. Er gab mir die Macht über das Land. Das Land gehört jetzt Gott und seinem Volk. Neunzehnte sucht nun Gott mit eurem ganzen Herzen. Baut das Haus für Gott. Bringt die heilige Kiste mit Gottes Gesetz in den Tempel.